Eine Delegation des Gesundheitsministeriums der DVRK unter Leitung des Ministers Kang Ha-guk startete am 26. November mit dem Zug von Pyongyang, um an der Konferenz für weltweite gesundheitliche Reform in der katarischen Hauptstadt Doha teilzunehmen.